mehr als nur Bitcoin. Egal, ob man sich objektive Statistiken auf Google ansieht oder Leute rein subjektiv nach ihrer Meinung fragt, was bekannter sei, Bitcoin oder Blockchain. Die Antwort ist eindeutig. Zwar können einige mit der Online-Währung Bitcoin etwas anfangen, aber von der zugrunde liegenden Technologie Blockchain lässt sich das überhaupt nicht behaupten. Ganz im Gegenteil. Nur wenige haben überhaupt schon einmal davon gehört. Und von all denen, die Blockchain schon kennen, können nur die wenigsten erklären, was dies überhaupt ist. Bitcoin ist zumindest den meisten als digitales Spekulationsobjekt bekannt, durch welches mancher sehr wohlhabend geworden ist. Deshalb lässt sich auch einfach beschreiben, warum Blockchain deutlich weniger bekannt ist als die Kryptowährung. Auch wenn es deutlich mehr ist als nur Bitcoin. Leute reden lieber über Dinge, die sie verstehen. Etwas wie Blockchain, das man nicht anfassen oder kaufen kann, eignet sich so nicht so gut als Berichtsthema in der Presse oder als Gesprächsthema am Stammtisch. Bitcoin, was man zwar auch nicht anfassen kann, kann man als Online-Währung zumindest kaufen. Dies erlaubt wiederum reißerische Pressemitteilungen, wie vom 18-jährigen Bitcoin-Millionär, der als Jugendlicher die Kryptowährung geheim am eigenen Computer per Mining kreiert hat. Oder von den Briten, welcher seine Festplatte mit hunderten Millionen Euro an Bitcoin auf einer Müllkippe sucht. All dies hilft, Bitcoin populärer zu machen. Dabei wird jedoch vergessen, dasselbe Konzept, das Bitcoin im Bereich Finanzen so erfolgreich macht, könnte man in zahlreiche andere Bereiche einfließen lassen und dabei einen noch deutlicheren Mehrwert kreieren. Zum Beispiel könnten die Energieauthentifizierung und Bereitstellung durch Blockchain deutlich transparenter werden und der Strom könnte dadurch deutlich günstiger werden. Dies ist jedoch viel komplizierter zu erklären. Noch dazu ist es nicht für jeden so leicht greifbar, wie der Vorgang, 100 Euro in Bitcoin zu investieren und darauf zu hoffen, dass man über Nacht reich wird. Dieses Kapitel soll für Blockchain-Neulinge bereits eine erste Abhilfe schaffen. Es soll einerseits einen guten Überblick über einige Fachbegriffe geben und andererseits die Blockchain-Technologie auf simpelste Art und Weise erklären. Im Folgekapitel gehen wir dann im Detail auf die einzelnen Unterpunkte einer Blockchain ein. Um mit all dem zu starten, müssen wir mit einer ganz banalen Frage starten. Wer entscheidet eigentlich, was passiert ist und was nicht? Was wird als Fakt angesehen und was nicht? Hier sprechen wir vom sogenannten Konsensus.